Mein Name ist Paul Cox. Falls Ihnen je die Akten von Scotland Yacht in die Hände fallen sollten, meine Damen und Herren, hüten Sie sich vor dem Ordner mit der Aufschrift Mordfall Corell. Er ist sehr schwer. Sie könnten sich die Hand verstauchen. Alles, was recht ist, aber der Fall hatte es wirklich in sich. Kaum, dass die Polizei ihre Gedanken über die Ermordung des Zigarettenmädchens Laura Corell einigermaßen geordnet hatte, als sie sich auch schon einem zweiten Problem gegenübersah, einem zweiten Verbrechen, das offenbar geschehen war, um das erste zu vertuschen. Es ging um ein rätselhaftes Stück Frachtgut, das von Illingham nach London speditiert worden war, genauer von der Villa Twickery zum Haus von Mrs. Rutherford. Aber diesmal hatte Inspektor Carter ein bisschen Glück. Sergeant Potter fand den Spediteur ziemlich rasch. War der Auftraggeber persönlich bei Ihnen? Ja. Würden Sie ihn wiedererkennen? Jederzeit. War es vielleicht einer dieser beiden Herren hier im Büro? Muss doch bitten, Inspektor. Nein, er sah ganz anders aus. Viel kleiner und eben anders. Ich habe da einige Fotos. Vielleicht erkennen Sie ihn darauf wieder. Hier, das ist zum Beispiel Mr. Malone. Nein, der war's auch nicht. Zeigen Sie ihm doch ein Foto von Mr. Twickery. Ich bin schon dabei, Mr. Cox. Hier. Nein, Sir, auch nicht. Aber da liegt noch ein Bild. Darf ich das vielleicht das mal... Das hier? Ja? Ja, gern, aber... Das ist er, Sir. Ja, das ist der Mann, der mir den Auftrag gegeben hat. Das kann ich beschwören. Mein lieber Mr. Home, das ist ein Foto des Gärtners von Mr. Twickery. Ja, jetzt erinnere ich mich, das hat er auch gesagt. Er sei Gärtner bei Mr. Twickery. Wissen Sie denn, was sich in der Kiste befand? Keine Ahnung. Die Leiche des Gärtners von Mr. Twickery. Diese Pointe saß. Besagter Mr. Twickery hatte in seiner Villa in Illingham einen privaten Spielclub unterhalten. Ein junges, hübsches Mädchen, das sich erfolgreich bemühte, ihren Namen zu verheimlichen, hatte mich in diesen Club eingeführt. Die Sache hätte sich auch ganz gut angelassen, wenn nicht plötzlich ein schlecht angezogener Wicht namens Goodman behauptet hätte, ein Beamter von Scotland Yacht zu sein. Auf seine unmissverständliche Bitte hin machte ich mich auf, Laura Corell zu suchen. Ich fand sie im Haus ihrer Freundin Irene Rutherford. Sie wurde erschossen, während ich in der Halle wartete. Und schon begann sich die Kaffeemühle von Scotland Yacht zu drehen. Alles blieb an mir hängen, vor allem aber der Mordverdacht. Und sämtliche Spuren schienen im Sande zu verlaufen. Erstens gab es bei Scotland Yacht keinen Sergeant Goodman. Zweitens war der Spielclub in Illingham plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Die Villa stand leer. Und die Besitzer, der Ehrenwerte Mr. Twickery, behauptete, es habe doch nie einen solchen Club gegeben. Mein Freund, der Privatdetektiv Richardson, wandte sich daraufhin an den Gärtner von Mr. Twickery und verabredete mit ihm ein, wie er glaubte, aufschlussreiches Rendezvous für den Abend. Am gleichen Abend rief mich das junge, namenlose Mädchen an. Ich verabredete mich mit ihr und wir gingen noch einmal zu jener Spielclub-Villa, die allerdings zur Überraschung des Mädchens, aber nicht zu meiner, leer stand. Leider wurde unser Tête-à-Tête gestört. Ich wurde im Keller eingeschlossen und das Mädchen verschwand spurlos. In der gleichen Nacht wurde der Gärtner ermordet, noch ehe Richardson Gelegenheit hatte, mit ihm zu sprechen. Seine Leiche wanderte in eine Kiste verpackt nach London, in das gleiche Haus, in dem Laura Corell ermordet worden war. Und Mr. Twickery? Wissen Sie, ist hier ein Mr. Twickery? Stewardess, das bin ich. Ich habe Ihren Flugschein, Sie müssen sich aber beeilen. An mir liegt es nicht, der Zollbeamte hier. Schon gut, Sir, in Ordnung. Dankeschön, besten Dank. Bitte kommen Sie gleich mit mir. Gerne. Entschuldigen Sie, Mr. Twickery. Sie erinnern sich doch noch, ich bin Sergeant Collins von Scotland Yard. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, die Maschine nach Paris ist startklar. Mr. Twickery sollte unverzüglich seinen Platz einnehmen. Es tut mir leid, Stewardess, aber wir brauchen Mr. Twickery noch ein Weilchen hier. Halt! Stehen bleiben! Verdammt noch einmal. Inzwischen ging in Inspektor Carters Büro das Verhör mit dem Inhaber der Speditionsfirma aus Illingham weiter. Mr. Home, Sie behaupten also, den Transportauftrag von dem Mann bekommen zu haben, dessen Leiche in der Kiste lag? Tja, ich gebe es zu, es klingt etwas seltsam, aber was kann ich denn dafür? Wann haben Sie überhaupt diesen Auftrag bekommen? Vorgestern, in aller Frühe. Vorgestern? Natürlich, da haben wir es. Bitte, Mr. Holm, vielleicht erzählen Sie uns das alles einmal etwas genauer. Also ja, das war, ich habe noch geschlafen, so gegen 4 Uhr. Er hat mich aus dem Bett geklingelt. Wer? Na, eben der Gärtner. Ich habe nur eine kleine Spedition, einen Zwei-Mann-Betrieb, aber wir kommen ganz gut zurecht. Und was hat er gesagt? Er sagte, es sei furchtbar eilig. Noch vor Tagesanbruch sollten wir das Zeug in der Villa abholen. Und das haben wir dann auch getan. Was war das für Zeug? Das ganze Mobiliar der 3 Parterre-Räume. Tische, Stühle, eine Bar, Barhocker, Flaschen, Gläser, eine Heidenarbeit, bis alles in Kisten verpackt war. Und es musste erst noch höllisch schnell gehen. Weiter? So gegen 7 Uhr früh hatten wir das Haus geräumt. Aber eine Kiste war übrig geblieben. Die brachten wir nicht mehr auf den Wagen. Also stellten wir sie ganz einfach im Gärtnerhäuschen ein. Und diese Kiste haben Sie heute abgeholt? Ja, das war so verabredet. Gestern waren wir nämlich in Nottingham. Und als wir heute früh kamen, stand die Kiste auch schon versandfertig bereit. Wo stand sie? Ja, darüber habe ich mich eigentlich ein bisschen gewundert. Sie stand nicht mehr im Gärtnerhaus, sondern vor der Villa, direkt neben dem Eingang. Ja, haben Sie die anderen Kisten eigentlich auch zu Mrs. Rutherford gebracht? Nein. Die gingen per Bahnfracht nach Schottland. Inspektor, verdammt. Oh, Entschuldigung. Ja, schon gut, Collins. Was gibt es? Er ist mir durchgebrannt. Ganz einfach so. Na ja, ruhig, Collins. Wer ist Ihnen durchgebrannt? Wann, wo, wie und warum? Twickery. Ah, na, ja, alles schon gesagt. Er ist von hier direkt zum Flughafen hinausgefahren und hat einen Platz nach Paris gebucht. Ich habe mir das alles ruhig mit angesehen, aber als er durch die Zollabfertigung wollte, habe ich ihn geschnappt. Also zuerst war er buchstäblich stark vor Schreck, aber dann kam Leben in ihn. Ersparen Sie mir die Einzelheiten. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Lassen Sie deswegen den Kopf nicht hängen, sondern leiten Sie lieber eine Großfahndung ein. Jawohl, Inspektor, natürlich, sofort. Na, jetzt wissen wir endgültig, was wir von Mr. Twickery zu halten haben. Im Übrigen, aber Gentlemen, bringt uns das einen großen Schritt weiter. So groß schien mir zwar der Schritt nun auch wieder nicht. Immerhin aber wussten wir jetzt, wie die Leiche nach London gekommen war. In der Kiste waren ursprünglich die beiden Roulette-Spiele verpackt gewesen, die Inspektor Carter im Gärtnerhaus gefunden hatte. Jemand hatte die Kiste ausgepackt, zur Villa geschleppt, den toten Gärtner hineingepackt, den Deckel zugenagelt und neu adressiert. Ganz einfach. Die wichtigste Frage aber war immer noch unbeantwortet. Warum hatte man ausgerechnet Irina Rutherford diesen makabren Streich gespielt? Was steckte dahinter? Richie und ich verabschiedeten uns von Inspektor Carter und beschlossen, den Fall noch einmal gründlich bei einer Flasche Whisky zu überdenken, was auf erheblichen Protest seitens meiner Haushälterin stieß. Also das sollten Sie nicht tun, Mr. Cox. Das ist direkt fahrlässig. Seit heute Morgen haben Sie nichts Rechtes im Magen und jetzt auch noch Whisky. Ja, machen Sie sich doch keine Sorgen um meinen Magen, Mrs. Chandler. Sie bestärken ihn auch noch, Mr. Richardson. Ja, unbedingt. Ich dachte immer, Ihr Beruf habe etwas mit Vernunft zu tun. Sie sollten doch wissen, dass man auf nüchternen Magen keinen Alkohol trinkt. Mrs. Chandler, die Ernährungswissenschaftler haben festgestellt, dass ein einziges Glas Whisky den Nährwert von 6 Scheiben Schwarzbrot darstellt. Bravo. Gut, ich bringe Ihnen 6 Scheiben Schwarzbrot. Und dazu Eier mit Speck. Sind Sie sicher, Mr. Cox, dass Mrs. Chandler Ihre Haushälterin ist? Wieso? Ich hätte sie eher für einen Feldwaibel gehalten. Ja, das kann ich verstehen. Ja, auch das noch. Cox? Ja, endlich erreiche ich Sie, Paul. Ich versuche schon den ganzen Vormittag, aber immer antwortete nur eine sehr unfreundliche Dame. Ist das Ihre Mutter? Nein, das ist mein Feldwaibel. Ich meine, also... Ich glaube jedenfalls zu wissen, wer Sie sind. Das will ich hoffen, Paul. Übrigens, heute heiße ich Susanne. Oh. Das klingt ein bisschen optimistischer, nicht? Los, Richie, hören Sie mit. Das ist das Mädchen mit den 100 Namen. Wie bitte? Nein, es ist nichts. Nein, ich habe nur gefragt, ob Sie mir nicht zur Abwechslung einmal Ihren wirklichen Namen nennen möchten. Da sagt man immer, die Herren der Schöpfung seien nicht neugierig. Ich habe Ihnen aber außerdem noch etwas zu erzählen, was Sie irrsinnig interessieren wird. So, was denn? Aber zuerst müssen Sie mir eine Frage beantworten. Warum haben Sie mich eigentlich gestern Nacht sitzen lassen? Wie bitte? Wie war das? Ich habe Sie sitzen lassen? In dieser schrecklichen leeren Villa, wenn ich zufällig ein paar Freunde von mir gekommen wären, dann... Freunde? Ja, die dachten auch, der Spielclub sei noch geöffnet. Und dann haben sie mir geholfen. So. Was ist denn passiert? Genau weiß ich das auch nicht. Ich muss ohnmächtig geworden sein und meine Freunde... Oh, ich erzähle Ihnen das alles später, Paul. muss jetzt Schluss machen. Es kommt jemand. Das ist doch zum... Was habe ich Ihnen gesagt? Dieses Mädchen ist nicht zu fassen. Lockvögel haben das so an sich. Sie halten sie für einen Lockvogel? Mr. Cox, zweimal hat sie das Mädchen in diesen Spielsalon gelotst. Das erste Mal trafen sie dort den Gauner Goodman und das zweite Mal wurden sie im Keller auf Eis gelegt. Und Sie fragen mich, ob ich die junge Dame für einen Lockvogel halte. Ja, warum hat sie dann jetzt angerufen? Um Ihnen den Mund wässrig zu machen. Warum denn sonst? Angeblich weiß sie etwas, was sie irrsinnig interessiert. Aber das hindert sie nicht daran, urplötzlich aufzuhängen. Nicht urplötzlich, Richie. Sie ist unterbrochen worden. Das war echt. Da war irgendein Geräusch im Hintergrund, eine Trommel oder sowas. Nein, das klang anders. Das war so eher wie so ein Tambourin. Tambourin? Ja. In aller Welt verwendet man ein Tambourin. Das Mädchen hat Ihnen doch einmal eine Telefonnummer gegeben. Ja, aber die war falsch. Sie gehörte zum Landhaus von Mrs. Rutherford. Und diese Mrs. Rutherford hat eine Mannequin-Schule, nicht wahr? Ja, warum? Ich war zwar noch nie Mannequin, aber ich könnte mir vorstellen, dass man in so einem Etablissement ein Tambourin verwendet. Richie, Momente. Was wollen Sie denn jetzt mit einem Telefonbuch? Na, das könnten Sie sich doch wohl denken, oder? Bemühen Sie sich nicht, oder glauben Sie vielleicht, ich bearbeite einen Fall, ohne die nötigen Adressen in der Tasche zu haben? Bin ja schließlich kein Dilettant. Also kommen Sie. Was? Sie wollen doch nicht etwa schon wieder fort? Doch, Mrs. Shonders, leider, es bricht uns das Herz, aber es muss sein. Und meine Spiegeleier! Ja, dort steht der Whisky, Mrs. Shonders. Flüssiges Schwarzbrot trinken Sie auf unser Wohl. Geradeaus in Ruth, Kopf gerade. Eins und zwei und eins und schreiten. Links, rechts, links, rechts. Langsam, langsam. Eins, zwei und aus. Lockern. Hört einmal zu, Kinder. So geht das natürlich nicht. Wenn ihr weiter euren Busen so herausstreckt, könnt ihr nächstens Miss Bikini werden, aber niemals ein passables Mannequin. Das ist nicht vornehm, das ist nicht elegant, das ist nicht einmal sexy, sondern ganz einfach vulgär. Aber diesen Fehler machen alle Anfängerinnen, deswegen seid ihr hier. Also passt auf! Was soll denn das die Kichere? Wir sind hier nicht... Was soll denn das heißen? Entschuldigen Sie vielmals, Sally. Mr. Cox! Ja, wenn Sie erlauben. Ich erlaube ganz und gar nicht. Männern ist das Betreten der Übungssäle strengstens verboten. Übrigens, mein Name ist Richardson. Hier ist meine Karte. Privatdetektiv. Ja, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich nehme an, es ist wichtig. Sehr. Also gut. 10 Minuten Pause. Wir gehen in mein Büro. Ja. So, welche Überraschung. Darf ich vorstellen? Das ist Mr. Forrester, ein Bekannter von mir. Mr. Richardson. Sehr angenehm. Und Mr. Cox. Wir kennen uns schon, nicht? Ja. Ach so, ja. Nehmen Sie bitte Platz. Vielen Dank. Mrs. Rutherford, mein Freund Cox hat sich schon einmal bei Ihnen nach einer jungen Dame erkundigt. Ja, das Mädchen hat ihm die Telefonnummer meines Landhauses angegeben, glaube ich. Ja, ganz richtig. Und haben Sie mir dazu nicht vielleicht noch etwas zu sagen? Nein, Mr. Richardson. Es wäre ja möglich, dass Ihnen inzwischen eingefallen ist, wer die junge Dame sein könnte. Es ist mir nicht eingefallen. Wie viele Telefonapparate gibt es in Ihrer Schule, Mrs. Rutherford? Nur diesen einen hier. Warum? Aha. Dann hat die junge Dame vor 20 Minuten aus diesem Zimmer mit mir telefoniert. Sie müssen sich irren. Nein, während des Gesprächs war plötzlich im Hintergrund ein Tambourin zu hören. Mr. Forrester war die ganze Zeit hier im Büro. Nicht wahr, Leslie? Seit einer guten Stunde, ja. Und während dieser ganzen Zeit hat kein junges Mädchen hier telefoniert. Leider. Und Sie haben das Büro nie verlassen? Nur einmal ein paar Minuten Hände waschen. Aber dann wäre es mir bestimmt aufgefallen, wenn jemand Fremder das Büro betreten hätte. Tragen Sie Ohrringe, Mrs. Rutherford? Ohrringe? Nein, höchstens zum Abendkleid. Warum? Und Sie vielleicht, Mr. Forrester? Höchst selten. Hier liegen aber zwei Ohrringe, genauer gesagt Ohrclips. Sie liegen fein säuberlich nebeneinander. Gerade so, als habe eine Dame sie abgenommen, weil die Dinger die unangenehme Angewohnheit haben, weh zu tun. Nun, Mrs. Rutherford? Vielleicht gehören Sie einer meiner Schülerinnen. Nein, ich kenne die Clips. Sie gehören dem jungen Mädchen, nachdem ich sie gefragt habe. Falls diese Person tatsächlich hier gewesen sein sollte, ist sie jedenfalls ohne mein Wissen eingedrungen und ohne mein Einverständnis. Einen Augenblick. Entschuldige, Irena. Was ist denn? Der Umschlag ist weg. Wie? Verschwunden. Du hast die Schublade nicht abgeschlossen, Leslie? Was war denn das für ein Umschlag? Oh, eigentlich nichts Besonderes. Ich mag es nur nicht, wenn jemand in meinem Schreibtisch herumschnüffelt. Was war drin? Nichts. Geld? Ich weiß es nicht, Mr. Richardson. Es gehört leider zu meinem Beruf, unbequeme Fragen zu stellen, Mrs. Rutherford. Was also war in dem Umschlag? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ihn nicht aufgemacht. Laura hat ihn mir gegeben. Laura Correll? Ja. Wann? Etwa 8 Tage, bevor sie ermordet wurde. Sie hat mich gebeten, ihn zu verwahren. Haben Sie das der Polizei gesagt? Nein, ich hatte es total vergessen. In der vergangenen Nacht sind 3 Einbrüche verübt worden, die alle mit Laura Correll zusammenhingen. In Lauras Garderobe, in Ihrem Haus, Mrs. Rutherford, und bei Mr. Malone. Wir müssen annehmen, dass der Einbrecher genau das gesucht hat, was er jetzt in Ihrer Schreibtischschublade gefunden hat. Ja, höchstwahrscheinlich. Und wenn Ihre Beobachtungen stimmen, Mr. Richardson, wissen wir auch, wer die Einbrüche verübt hat. Das junge Mädchen ohne Namen. Richie ist ein lieber und taktvoller Mensch. Er sagte mir nicht direkt ins Gesicht, dass er mich für einen hoffnungslosen Trottel hielt. Er begnügte sich mit zarten Andeutungen. Zugegeben, seine Theorie schien Hand und Fuß zu haben. Aber ich konnte mir das fröhliche und etwas exzentrische Mädchen mit den traurigen Augen ganz einfach nicht als Komplizin des schäbigen Mittelklasse-Schauspielers Twickery vorstellen. Also, schlafen Sie erst einmal aus, Mr. Cox. Wir können jetzt doch nichts tun. Wir müssen abwarten, bis die Polizei diesen Twickery und das Mädchen einfängt. Wollen Sie nicht noch auf ein Glas mit hereinkommen? Wenn ich an Ihre Haushälterin denke, lieber nicht. Also, bis morgen. Ja. Gute Nacht, Richie. Gute Nacht. Chambers? Hallo? Mrs. Chambers? Mrs. Chambers, wo stecken Sie denn? Falls Sie Ihre Haushälterin suchen, sie ist ins Kino gegangen. Mr. Twickery? Allerdings. Hände hoch, Mr. Cox. Was wollen Sie in meiner Wohnung? Wo soll ich denn sonst hin? Die Polizei sucht mich doch überall. Aber auf die Idee, dass ich hier bei Ihnen bin, wird sie nicht kommen. Stecken Sie Ihr höhnisches Grinsen ein, Twickery, es macht mich nervös. Ich warne Sie, Mr. Cox. Und nehmen Sie die Pistole weg, sie steht Ihnen nicht. Ich gebe hier die Anweisungen. Auch so ein Klischee, also gut. Was wollen Sie? Abrechnen. Abrechnen will ich, Mr. Cox. Dann machen Sie es kurz, ich bin müde. Alles haben Sie mir kaputt gemacht. Sie verdammter Polizeispitzel, Sie. Ich? Ja, den Triumph haben Sie immerhin. Ich bin fertig. Restlos. Für mich gibt es keinen Ausweg mehr. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Moment, bitte. Ihnen und dieser kleinen Hexe, die sie in den Club gebracht hat. Ach, jetzt wird's interessant. Sie kennen die kleine Hexe? Sie hat doch monatelang den Club besucht, bevor sie die Frechheit hatte, sie einzuführen. Wie heißt sie denn? Sie wissen genau, dass es in unserem Club nicht üblich war, nach Namen zu fragen. Damit hat sie doch gerechnet. Es war ihr Glück. Sonst wäre sie jetzt nicht mehr am Leben. Ach, was für Töne. Sind Sie denn neuerdings mit ihr verkracht? Verkracht? Na, sie war doch bis jetzt eine ganz passable Komplizin, oder? Komplizin? So ein Unsinn. Zuerst erschleicht sie mein Vertrauen und dann gibt sie mir kaltblütig den Genickschuss. Komplizin? Dadurch, dass sie dauernd Passagen aus ihren Gangsterfilmen rezitieren, wird die Szene auch nicht besser. Ich glaube, Sie haben immer noch nicht kapiert, was los ist. Sie haben gar keine Zeit mehr, sich über mich lustig zu machen. Was soll ich kapieren? Ich bin fertig. Fertig mit allem. Und ich bin nicht feige, ich ziehe die Konsequenz daraus. Aber Sie nehme ich mit. Ach, welch freundliches Geläut, Sie gestatten? Keine Bewegung. Umso besser. Der Besucher braucht nur ums Haus herumzugehen, zum Fenster hineinzuschauen und schon sieht er sie in ihrer heldischen Pose. Halten Sie den Mund! 100 Meter von hier steht eine Telefonzelle. Von dort kann man jederzeit die Polizei anrufen. Ruhe! Und die verdirbt Ihnen dann den Auftritt restlos. So Gott, öffnen Sie! Aber merken Sie sich, ich stehe hinter Ihnen. Ich werde es beherzigen. Und wer es auch ist, Sie schicken ihn weg, verstanden? Schon gut. Ja, endlich! Um Himmels Willen, Sie? Ich dachte schon, Sie wollten sich verleugnen. Wollen Sie mich denn hier reinlassen? Nein, gehen Sie fort. Ja, aber was haben Sie denn? Ich komme doch nur, um Ihnen zu helfen. Sie Esmeralda, Corinna oder wie Sie immer heute heißen mögen, ich meine es ernst, verschwinden Sie und zwar sofort. Lassen Sie die Dame ruhig eintreten! Nein, machen Sie, dass Sie fortkommen! Ja, aber ich verstehe gar nicht, was ist denn los? Na los, weg von hier! Das ist eine Unverschämtheit. Geben Sie die Tür frei, Mr. Cox. An mir kommen Sie nicht vorbei. Ich warne Sie. Schießen Sie ruhig. Reagieren Sie doch Ihre schlechte Laune an mir ab. Offenbar wissen Sie immer noch nicht, worum es geht. Doch, doch. Sie haben Pech gehabt und wollen jetzt unbedingt jemanden dafür büßen lassen. Machen Sie die Tür zu. Ich habe nicht Pech gehabt, wie Sie es zu nennen belieben. Man hat mir mein Leben zerstört. Ich hatte eine vielversprechende Karriere vor mir. Die Produzenten begannen von mir Notiz zu nehmen. Das Publikum wurde auf mich aufmerksam, die Rollen wurden größer. Aber das ist jetzt vorbei. Keine Produktion wird mich mehr beschäftigen. Ich bin verfemt. Daran sind Sie selbst schuld. Nein, Sie! Wenn ich etwas verabscheue, dann sind es Spitzeldienste. Spitzeldienste? Man hat mich vor Ihnen gewarnt. Leider zu spät. Wer hat Sie gewarnt? Ein Mann, ein Fremder. Er nannte sich Gutmann. So. Und der hat behauptet, ich sei ein Polizeispitzel? Offenbar mit Recht. Der Erfolg zeigt es. Der Spielclub ist hin. Meine letzten Geldreserven hatte ich dafür aufgebracht. In 1 oder 2 Jahren hätte ich sämtliche Schulden tilgen können. Ach, Sie hatten Schulden? Villa musste ich verkaufen. Weit unter Ihrem Preis. Und das nur wegen eines kleinen privaten Spielclubs. Sie vergessen eine Kleinigkeit, Mr. Twickery. Den Mord an Ihrem Gärtner. Und Sie wagen es mir, das zu sagen? Wo Sie ihn doch auf dem Gewissen haben? Ich? Ja, man hat Sie nämlich entdeckt. Das wussten Sie nicht. Der Gärtner hat kurz vor seiner Ermordung meine Frau angerufen. Er wusste nicht, dass ich in Southampton war. Er wollte mir sagen, dass er 2 Leute auf dem Grundstück gesehen hatte. Sie und diese kleine Hexe. Er ist dann zur Villa gegangen. Es war sein letzter Gang. Ja, Sie fantasieren, mein Bester. Vor der Polizei könnten Sie vielleicht noch einmal herausreden, Mr. Cox. Aber bei mir ist das zwecklos. Mills war mein Freund, mein bester Freund, mein einziger Freund. Der Mord an ihm wird gesühnt, so wahr ich hier stehe. Auch ohne Scotland Yards Hilfe. Sie haben den Verstand verloren. Ich war in meinem ganzen Leben nie klarer als jetzt. So, das legen wir hier an eine gut sichtbare Stelle. Was ist das für ein Brief? Mein Abschiedsbrief. Wenn Sie auch ein paar Zeilen schreiben wollen, ich gebe Ihnen 3 Minuten Zeit. Ach, vom Teufel! Ich habe schon viele schlechte Scherze mit anhören müssen, aber Sie das verschwenden Ihre Zeit, Mr. Cox. 3 Minuten. Glauben Sie, ich gehe auf diesen Blödsinn ein? Ich bestehe dich drauf. Ich wollte Ihnen nur eine letzte Chance geben, Ihr Gewissen zu erleichtern. Aber bitte, bitte, wenn Sie mich wollen. Los jetzt, Vickery! Lassen Sie die Pistole fallen! Ha. Richie! Ich bitte um Entschuldigung wegen der Fensterscheibe. Das macht fast gar nichts. Klettern Sie ruhig näher. Danke. Na, Sie kommen wahrhaftig in letzter Sekunde. Ach. Dieser Filmheld, der wollte mich allen Ernstes erschießen. Ich komme nicht von ungefähr. Eine namenlose junge Dame hat mich angerufen. Tatsächlich? Ja. Sie sagte, hier ginge etwas nicht mit rechten Dingen zu und ich sollte doch mal nachsehen. Aha. Da sind auch schon die Kollegen von der Polizei. Ihre Freundin hat offenbar ganze Arbeit geleistet. Kommen Sie, Twickery. Wir gehen den Herren entgegen. Damit hatte Mr. Twickerys große Szene ein Ende. Er wurde verhaftet und ich ging ins Bett. Es war das erste Mal seit 4 Tagen, dass ich ruhig schlief. Ich träumte, ich sei ein kleiner Bauernbub, spielte mit meinen 16 Geschwistern auf einer großen, mit Löwenzahn bewachsenen Wiese und sang das bekannte Lied »Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel«. Ich hatte den Refrain noch in den Ohren, als ich um 9:30 aufwachte. Um 10 stand ich auf, um 10:30 war ich rasiert, 11:15 saß ich am Frühstückstisch und 1 Minute später, ich wollte mir gerade Zucker in den Kaffee tun, erschien mein Freund Richardson. Entschuldigen Sie mein Eindringen, aber in diesem Hause soll es ja ausgezeichneten Kaffee geben. Ja. Kommen Sie, Richie, setzen Sie sich. Ich hoffe, Sie haben so gut geschlafen wie ich. Im Gegenteil. Ich war bis 4 Uhr früh im Büro von Inspektor Carter beim Verhör von Mr. Twickery. Halt, trinken Sie nicht. Warum? Ach, immer diese Schreckschüsse. Richie, ist denn Gift drin? Nein, nein. Aber Sie würden sich verschlucken. Ach. Ja. Mr. Cox, die ganze Mühe war umsonst. Twickery können wir abschreiben. Er ist unschuldig. Vorsicht, Richie, Vorsicht. Mein Morgenkontingent an Humor pflege ich sonst aus der Tageszeitung zu beziehen. Es ist leider mein tiefster Ernst. Twickery hat weder etwas mit dem Mord an Laura Correll noch mit demjenigen an seinem Gärtner zu tun. Aber er ist doch der Einzige, der einen Grund hatte, den Gärtner außer Betrieb zu setzen. Man kann niemanden in Illingham erwürgen, wenn man in Southampton ist. Und das war Twickery, irgendwelche Nachtaufnahmen für einen Kriegsfilm. Der Inspektor hat bei der Produktionsfirma angerufen und sich das Alibi bestätigen lassen. Ja, und die Sache mit dem Spielclub? Die stimmt. Das musste er zugeben, so schwer es ihm auch fiel. Er hielt sie für einen Polizeispitzel. Er bildete sich ein, sie hätten den Club nur deshalb besucht, um ihn auffliegen zu lassen. Dieser ominöse Mr. Goodman hat ihm das erzählt. Ja, ja, ich weiß. Und darauf hat Twickery den Laden geschlossen und in aller Frühe das Mobiliar abtransportieren lassen. Aha. Noch in der Nacht hat er seinen Stammgästen mitgeteilt, dass der Club nicht mehr existiere. Nur das junge Mädchen, das sie hingeführt hatte, wusste nichts davon. Sie war ja vorher schon weggegangen. Es besteht also keine Verbindung zwischen dem Spielclub und der Mordaffäre Correll? Nicht die geringste. Das einzige Erfreuliche für uns ist Twickerys Bestätigung, dass es diesen Goodman tatsächlich gibt. Aber auch er kann nicht sagen, wo man ihn finden könnte. Nein. Er hat den Club nur ein einziges Mal besucht, eben in jener Nacht. Mhm. Mit dem ausschließlichen Zweck, mich auf Laura Correll zu hetzen und mir damit den Mordverdacht anzuhängen. Was wiederum beweist, dass Ihre Wunderfreundin mit Goodman unter einer Decke steckt. Wieso? Also hören Sie, Mr. Cox. Sie taucht immer im entscheidenden Moment auf, hat überall die Hände im Spiel, tut Dinge, die offenbar nicht zusammenpassen und verschwindet wieder, ehe man richtig hingeschaut hat. Man kennt sie nicht, man weiß nicht, in welchen Kreisen sie verkehrt, wer ihre Freunde sind, geschweige denn, wie sie heißt. Doch, doch. Bitte? Ich kenne einen ihrer Freunde. Jetzt fällt's mir ein. Und den werde ich besuchen. Wen? Christopher Malone. Nehmen Sie bitte Platz, Mr. Cox. Was führt Sie zu mir? Tja, die Verkettung einiger merkwürdiger Zufälle, würde ich sagen. Wie soll ich das verstehen? Zum Beispiel haben Sie Twickerys Villa gekauft, gerade als es dort brenzlig wurde. Ja, ich würde meinen, weil es dort brenzlig wurde. Aha, würden Sie meinen. Sehen Sie, Mr. Cox, ich interessiere mich schon seit Monaten für dieses Haus. Meine Tochter hat damals herausgefunden, dass es zu verkaufen war. Aber dieser Twickery verlangte einen horrenden Preis. Dann flog der Spielclub auf, er musste verkaufen und nun einigten wir uns auf meine Bedingungen. Sie sehen, die Sache hat mit Laura Correll nicht das Geringste zu tun. Sie waren mit Miss Correll befreundet, nicht? Nun, ja. Sie haben sie noch am gleichen Abend besucht, an dem sie ermordet wurde. Ich habe sie kurz vor Mitternacht verlassen. Sie starb 1:15 an 3 Pistolenschüssen. Für diese Zeit haben Sie kein Alibi. Um diese Zeit haben Sie Miss Correll besucht, Mr. Cox. Die Mordwaffe war eine 7,65 Mauser. Man fand sie im Handschuhfach eines gelben Ferrari Sport, der in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine zweite 7,65 Mauser fand die Polizei in Ihrer Tasche, Mr. Cox. Dieser gelbe Ferrari aber gehört Ihnen. Er wurde mir gestohlen. Das haben Sie der Polizei erzählt, ja. Ich aber habe in Illingham eine junge Dame kennengelernt, die einen gelben Ferrari Sport fuhr, den sie von Ihnen ausgeliehen zu haben, behauptete Mr. Malone. Und? Was heißt und? Ist Ihnen der Wagen gestohlen worden oder haben Sie ihn ausgeliehen? Das eine ist so richtig wie das andere. Ich habe ihn ausgeliehen und er wurde mir gestohlen. Ich muss sagen, das klingt nicht sehr überzeugend. Wer ist die junge Dame? Wie heißt sie? Sagen Sie bitte, Mr. Cox, wer hat Sie eigentlich autorisiert, diese Fragen zu stellen? Niemand, aber das braucht Sie nicht zu hindern, mir zu antworten. Wenn es die junge Dame vorgezogen hat, Ihren Namen zu verschweigen, wird sie ihre Gründe dafür gehabt haben. Das ist anzunehmen. Als Kavalier habe ich diese Gründe zu respektieren. Ich hoffe, Sie verstehen das. Nein. Seien Sie doch nicht kindisch, Mr. Malone. Hier geht es um Mord. Das ist mir bekannt. Und ich halte es nicht für sehr ritterlich, ein junges Mädchen in eine Mordaffäre hineinzuziehen. Umgekehrt, sie hat mich hineingezogen. Das kommt wohl auf den Standpunkt an, von dem aus man die Sache betrachtet. Jedenfalls kann ich Ihnen versichern, dass die junge Dame mit der ganzen Affäre nichts zu tun hat. Legen Sie doch endlich die Karten auf den Tisch. Sonst wende ich mich ganz einfach an die Polizei und dann wird Ihnen Inspektor Carter die Fragen stellen, die Sie mir nicht beantworten wollen. Ist Ihnen das lieber? Ich muss das Risiko auf mich nehmen. Alles Gute, Mr. Cox. Ich hoffe, es gelingt Ihnen, Ihre Unschuld zu beweisen. Bitte, Sie wünschen? Guten Tag, entschuldigen Sie bitte, ist Mr. Cox zu Hause? Nein, der ist ausgegangen. Oh, wie schade. Das ist aber wirklich sehr schlimm. Nun lassen Sie nicht den Kopf hängen, Miss. Mr. Cox ist ja nicht vom Erdboden verschwunden. Er taucht bestimmt wieder auf. Sagen Sie mir einfach, wo er Sie erreichen kann. Aber das ist es ja, er kann mich nicht erreichen, er kann mich nicht anrufen, er kann mich nicht besuchen. Oh, das heißt doch... Sagen Sie ihm bitte, dass ich heute Abend in der Moskito-Bar bin. Ich erwarte ihn dort um 9 Uhr, ja? Es ist sehr wichtig. Moskito-Bar, 9 Uhr. Ich werde es ausrichten. Wenn man mich nicht vorher schon geschnappt hat. Geschnappt? Und deswegen bin ich ja hier. Mr. Cox hätte mir bestimmt helfen können. Ich weiß ja nicht mehr, was ich tun soll. In diesem Fall, da kommen Sie vielleicht doch besser herein. Was ist denn los? Ist jemand hinter Ihnen her? Dauernd. Und jetzt haben Sie mich auf dem Piccadilly Circus gesehen. Ich konnte gerade noch in die Untergrundbahn flüchten, aber ich wette, Sie sind mir schon wieder auf der Spur. Ja, haben Sie denn etwas angestellt? Aber was? Gar nichts. Ja, aber... Ich muss unbedingt Mr. Cox sprechen. Es ist so wichtig, wissen Sie, auch für ihn. Hm. Er will doch unbedingt herauskriegen, wer Laura Corell umgebracht hat, nicht? Und Sie wissen es? Nicht direkt, aber ich kenne jemanden. Es ist alles so kompliziert. Aha, Sie kennen jemanden, der in die Sache verwickelt ist? Ja. Das kann aber gefährlich für Sie werden, Miss. Ich will Ihnen etwas sagen. Sie bleiben jetzt hier. Ich mache Ihnen eine schöne Tasse Tee und Sie warten, bis Mr. Cox kommt. Ach, also das Schlimme ist, dass mir jetzt nichts anderes übrig bleibt, als die Polizei auf ihn zu hetzen. Das würde ich nicht tun. Keiner kann Milone zwingen, freiwillig die Wahrheit zu sagen. Wie konnten Sie denn das erwarten? Na ja, ich dachte, ich könnte ihn aus der Reserve locken. Aber eins habe ich wenigstens herausgefunden, dass er viel tiefer in der Sache drinsteckt, als ich vermutet habe. Wir müssen den Mann beobachten, Richie. Okay, das will ich gerne tun. Wenn Sie mir versprechen, keine neuen Dummheiten zu machen. Soll ich etwa zu Hause sitzen und mich von Mrs. Shawn das herumkommandieren lassen? Ja, genau das sollen Sie. Richardson? Ja, warum? Er hat Besuch. Eine junge Dame ist hier, die scheint ziemlich verzweifelt und will ihm etwas über die Mordaffäre erzählen. Hat sie ihren Namen genannt? Nein. Das ist sie. Halten Sie sie fest. Mr. Cox kommt sofort. Ich habe alles begriffen. Auf Wiedersehen. Moment. Hier. Stecken Sie das ein. Hä? Eine Pistole? Was soll ich damit? Sie hat dieselbe Wirkung wie Geld. Macht nicht glücklich, aber beruhigt ungemein. Wo ist das Mädchen? Das Mädchen? Ach so, das ist nicht mehr da. Was? Mrs. Shawn, das... Jetzt regen Sie sich nicht gleich wieder auf, damit ändern Sie gar nichts an der Sache. Sie ist fortgegangen, heimlich. Wahrscheinlich will sie nicht gesehen werden. Von wem? Vor 10 Minuten ist der Rechtsanwalt gekommen. Was will denn der? Keine Ahnung. Aber ich weiß, wo Sie die junge Dame treffen können. Heute Abend um 9 in der Moskito-Bar. Ach, ausgerechnet. Sind Sie sicher, dass sie das gesagt hat, Mrs. Shawn? Ganz sicher. Naja. Nun, wir werden ja sehen. Hallo, Sir Arthur. Guten Tag, Mr. Cox. Nett, Sie wieder einmal zu sehen. Ein Whisky? Danke, ich habe wenig Zeit. Ich wollte nur hören, ob Sie weitergekommen sind. Solche Fragen sollte eigentlich ich Ihnen stellen und nicht umgekehrt. Sie werden sich erinnern, dass wir eine Verabredung miteinander haben, Mr. Cox. Ich arbeite kostenlos für Sie Und Sie interessieren sich weiterhin für den Mordfall Correll. Ich weiß, aber die Verabredung gefällt mir immer weniger. Wenn es Ihnen gelingt, Klarheit in den Fall zu bringen, erhalten Sie eine Belohnung von 2000 Pfund. Ja, ja. Der unbekannte Gönner. Was ist das für ein Mann, Sir Arthur? Ich verbürge mich persönlich, dass alles seine Richtigkeit hat. Und nun zur Sache. Wie weit sind Sie mit Ihren Ermittlungen? Wieder ganz am Anfang. Ich habe bis jetzt die falsche Spur verfolgt. Aber heute Abend habe ich eine Verabredung, die mich vielleicht etwas weiterbringt. Um 9 Uhr in der Moskito-Bar. Woher wissen Sie das? Ihre Haushälterin ist sehr mitteilsam. Ach. Sie hat mir ausführlich von dem jungen Mädchen erzählt. Ja, das glaube ich gern. Und was halten Sie davon? Gar nichts. Das Mädchen führt Sie an der Nase herum. Aber was haben Sie vor? Gehen Sie in die Moskito-Bar? Natürlich. Seien Sie vorsichtig. Lassen Sie sich nicht in eine neue Falle locken. Ich bekomme langsam einen Kindergartenkomplex. Jeder gibt mir gute Ratschläge. Richardson, Mrs. Shawn, das jetzt auch Sie. Ich glaube, jeder ist darum besorgt, dass Sie am Leben bleiben, Mr. Cox. Ah, Mr. Cox. Guten Abend. Guten Abend, Jim. Ich habe einen Tisch bestellt. Weiß, Sie werden auch schon erwartet. Bitte, hier links. Danke, und bringen Sie mir einen Whisky. Nanu. Jim, sagen Sie, ich bin eigentlich mit einer Dame verabredet. So, der Herr hat aber nach Ihnen gefragt. Setzen Sie sich, Mr. Cox. Oh, Sir Arthur. Sagen wir uns nicht erst kürzlich? Ja, aber ich hatte Ihnen noch etwas zu sagen. Sie wissen, dass ich jemanden erwarte. Keine Angst, ich gehe sofort wieder, Mr. Cox. Sie verschwenden Ihre Zeit mit dem Mädchen. Wir wissen über diesen Mord so viel wie gar nichts. Wir kennen nicht einmal die Hintergründe. Wem sagen Sie das? Und die müssen Sie ausfindig machen, Mr. Cox. Nur so kommen wir weiter. Nützen Sie die Gelegenheit. Hören Sie sich hier in der Bar um, denn hier finden Sie die Spur. Davon bin ich überzeugt. Wie kommen Sie denn darauf? Ein Gefühl für Logik, ein Blick für Zusammenhänge. Außerdem gewisse Informationen. Aha. Ja, und ich hoffe, gewisse Informationen von meiner namenlosen Verehrerin zu bekommen. Also gut, ich halte Sie nicht auf. Aber denken Sie daran, was ich Ihnen gesagt habe. Auf Wiedersehen und viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Adios. Wenn ich sowas höre. Gefühl für Logik, Blick für Zusammenhänge. So, einen Whisky. Ah ja, danke. Übrigens, Sir, ja? Die junge Dame, die Sie erwarten. Was ist mit ihr? Sie war bereits hier. Was sie war? Ja, sie lässt Ihnen ausrichten, sie hätte nicht länger warten können. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch, Sir. Aber einen schönen Gruß soll ich Ihnen ausrichten. Wasser oder Soda? Nichts. Den trinke ich pur. Bringen Sie mir noch einen doppelten. Sofort, Sir. Bravo. Wie bitte? Na, na. Wir kennen uns doch, nicht? Wir kennen... Ja. Natürlich, richtig. Lizzie. Sie haben wirklich Pech. Wieso denn? Wissen Sie nicht mehr, als Sie das letzte Mal hier waren. Da haben Sie sich doch nach dem Zigarettenmädchen erkundigt. Und in derselben Nacht wurde sie umgebracht. Hoffentlich hat das nichts Schlimmes zu bedeuten. Was denn? Dass Sie heute wieder nach einem Zigarettenmädchen fragen. Ich? Ich habe gehört, was Ihnen Jim ausgerichtet hat. Das ist doch das neue Zigarettenmädchen. Sollte heute anfangen. Woher wollen Sie das wissen? Sie hat es mir selbst gesagt. Und dass sie einen Mr. Cox hier treffen will. Sie sind doch Mr. Cox, nicht wahr? Allerdings. Also, sehen Sie. Ein Jammer mit der Kleinen. Nein, wirklich. Noch viel zu jung für so etwas. Noch dazu als Zigarettenmädchen. Was heißt noch dazu? Ja, was glauben Sie denn, weswegen man Laura Correll um die Ecke gebracht hat? Etwa wegen ihrer Zigaretten? Wegen was denn? Sehen Sie sich doch einmal die Gestalten an, die hier herumhocken. Die warten alle auf Lauras Nachfolgerin. Und was die wollen, gibt es nicht in Zigarettenautomaten. Moment, Lizzie. Laura Correll hat also Kokain geschoben? Und Sie meinen, sie ist deswegen ermordet worden? Ich weiß so nichts, aber ich könnte es mir denken. In dem Gewerbe kommt man leicht in Schwierigkeiten. Und Sie sollten sich alle Mühe geben, die kleine Winnie Ullman da rauszuhalten. Wer ist Winnie Ullman? Hören Sie aber auf. Sie brechen fast in Tränen aus, weil das Mädchen nicht da ist und dann kennen Sie ihren Namen nicht. Ah, sie heißt also Winnie Ullman? Ja. Und sie hat auf mich gewartet. Und wie? Warum ist sie dann weggegangen? Sie ist abgeholt worden. Was? Von wem? Vom Chef hier, dem Besitzer des Ladens. Sie haben bestimmt schon von ihm gehört, Christopher Malone. Ach, wie schade um den Whisky. Was haben Sie denn? Christopher Malone. Also doch. Hat der auch etwas mit Rauschgift zu tun? Das glaube ich eigentlich nicht, aber heutzutage ist ja alles möglich. Gut. Lizzie, besten Dank. Ich hätte da übrigens noch einen Tipp. Ich meine nur, falls es Sie interessiert, den Mörder von Laura Correll zu finden. Ja, ja. Und? Fragen Sie doch einmal Mrs. Plumbury, die Garderobenfrau. Laura hat ihr nämlich einen Briefumschlag anvertraut. Der ist ihr gestern geklaut worden. Ach, ihr auch. Vielen Dank, Lizzie. Vielen Dank und alles Gute. Und Ihre Konsumation für den Rest des Abends geht auf meine Rechnung. Oh, das hört der Mensch gern, Mr. Cox. Vielen Dank. Aber so war es eigentlich nicht gemeint. Jim, noch einmal dasselbe. Sie entschuldigen bitte. Mein Name ist Cox. Sind Sie Mrs. Plumbury? Ja, Sir. Sie wünschen? Ach, nun ja, Sie könnten mir vielleicht helfen. Es handelt sich um Laura Correll. Oh, sagten Sie, dass Sie Mr. Cox sind? Das sagte ich. Oh. Aber nein, bitte, Mrs. Plumbury, haben Sie doch bitte keine Angst. Alles, was man über mich erzählt hat, das stimmt ja gar nicht. Ja, ja, eben. Das wollte ich ja damit auch gesagt haben. Ach so, das ist nett. Ich glaube nämlich nicht, dass Sie der armen Laura etwas zuleide getan haben. Aber nein. Sie sind sehr freundlich, Mrs. Plumbury. Miss Correll, die hat doch eine Zeit lang bei Ihnen gewohnt, nicht? Ja, bis ein paar Tage vor ihrem tragischen Tod. Ja, und dann ist sie plötzlich zu ihrer Freundin gezogen, zu Mrs. Rutherford. Aber sie hat Ihnen vorher noch einen Briefumschlag gegeben. Oh ja, und Laura hat mir ausdrücklich gesagt, dass in dem Umschlag ein wichtiges Dokument ist, das nur ein einziges Mal existiert. Was war das für ein Dokument? Das weiß ich leider nicht. Ich habe den Umschlag nicht aufgemacht. Unser Einst ist ja diskret. Diskret, natürlich, ich weiß. Aber es muss bestimmt etwas Wichtiges gewesen sein. Laura war nämlich in Schwierigkeiten, gewissermaßen... Wegen des Rauschgifthandels? Ganz richtig. Oh, das wissen Sie. Ja, und da wollte sie wieder heraus. Es war ihr zu belastend. Und mit diesem Dokument wäre das möglich gewesen? Ja, damit hatte sie jemanden in der Hand, glaube ich. Was war denn in dem Umschlag? Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass... Ja, Sie sind diskret, ich weiß. Aber wissen Sie, Mrs. Plumbury, über den Dampfstrahl eines Wasserkessels kann man einen Briefumschlag leicht öffnen. Ja, und nach allem, was hinterher geschehen ist, wäre es sehr umsichtig von Ihnen gewesen, wenn Sie das getan hätten, Mrs. Plumbury. Umsichtig? Ja, umsichtig und weise. Ja, wenn man es so sieht... Ich sehe es so. Also, ein Foto war drin, Mr. Cox. Das Negativ und ein Abzug. Und was war drauf? Laura mit zwei Männern. Sie sitzen auf einer Terrasse und trinken Tee. Zwei Männer? Ja, und unter dem einen war ein Kreuzchen und auf der Rückseite stand, das ist der Mann. Kennen Sie ihn? Nein, nur den anderen. Der hat nämlich Laura öfters hier besucht, so ein kleiner, untersetzter. Goodman heißt er. Was, Goodman? Ja. Wissen Sie vielleicht... wo man diesen Goodman erreichen kann. Nein, leider nicht. Und seitdem die arme Laura tot ist, hat er sich auch nicht mehr blicken lassen. Wie sieht denn der andere Mann aus, der mit dem Kreuzchen? Oh, eigentlich ganz hübsch, jung, vielleicht etwa 30, aus gutem Hause, ja. Aber so mit einem Zug in... Mr. Cox. Was ist denn, ja? Bleiben Sie ganz ruhig. Was ist los? Hinter dem Plüschvorhang, dort drüben, da steht jemand. Was? Ja, er beobachtet Sie. Er hat einen Revolver in der Hand. Verdammt. Bewegen Sie sich nicht. Sie sind durch eine Säule gedeckt. Aber wenn Sie... Können Sie sehen, wer es ist? Ja, es ist Goodman. Jetzt entsichert er seinen Revolver. Ruhig, ruhig, Mrs. Plumbury, ganz ruhig bleiben. Auf Goodman freue ich mich schon seit Tagen. Ich glaube, jetzt hat er etwas gemerkt. Mrs. Plumbury, tun Sie, als ob Sie mir das Revier abbürsten, ja? Und greifen Sie dabei in meine linke Brusttasche. Da ist eine Pistole. Geben Sie mir das Ding so in die Hand, dass er es nicht sieht. Sie wollen doch nicht etwa... Doch, los, tun Sie, was ich Ihnen sage. Sir? Ja? Sie haben da einen Fleck auf dem Revers. Oh ja, sehr freundlich von Ihnen. Oh, danke. Aber Sie werden doch nicht etwa... Das ist sehr nett. Doch, ich werde. Vorsicht! Gute Nacht, Mr. Goodman.